Today I want to talk about living outside of the box. Heute möchte ich darüber sprechen, einfach außerhalb der Schachtel zu leben. We are never going to find our passion inside the box. Innerhalb dieser Box werden wir nie unsere Leidenschaft finden. It is the box of human expectation. Es ist diese Schachtel, diese Box der menschlichen Erwartung. Religious regulations. Religiöse Regelungen und Beschränkungen. All of these things. All diese Dinge. God's passion and purpose for you is not in that box. Gottes Leidenschaft und Zweck für dich ist nicht in dieser Schachtel. It's not in the box of your personality. Nicht in dieser Box deiner eigenen Persönlichkeit. It's not in the box of your theological structure. Nicht in der Box deiner theologischen Struktur. It comes from a personal walk with him through his word. Es kommt von einem persönlichen Wandel mit ihm durch sein Wort. And I wonder how many people will stand before the Lord and have lived their life the way God intended it. Und ich frage mich, wie viele Menschen werden einmal vor dem Herrn stehen und wirklich ihr Leben so gelebt haben, wie Gott es beabsichtigt hat. How do we know that we found our passion? Woran können wir erkennen, dass wir unsere Leidenschaft gefunden haben? At least two very simple things. Es gibt zumindest zwei ganz einfache Dinge. Enthusiasm. Enthusiasmus. When I'm living in my passion, nobody has to motivate me. Wenn ich in meiner Leidenschaft lebe, dann muss mich nicht niemand erst motivieren. And I will do it whether I'm ever paid for it or not. Ich werde es einfach machen, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. I have to do this. Ich muss das einfach machen. This is what makes me tick. Das ist einfach, was mich da zum Laufen bringt. This is why some of our board members would work 20, 30, even 40 hours after they did their own job outside. Und das ist der Grund, warum Leute bei uns im Vorstand der Gemeinde 20, 30 Stunden, 40 Stunden noch investieren, nachdem sie ihre Arbeit vollbracht haben, normal hier in der Gemeinde. It's why people who are doing our ministries. Das ist der Grund, warum Leute, die unsere verschiedenen Dienste einfach innehaben, like with the book table. Zum Beispiel den Büchertisch. I asked Elke one time, why do you do this? Ich habe die Elke gefragt, warum machst du das? She said, because I have a passion. Weil ich da einfach eine Leidenschaft drin finde. Einfach diesen Verlangen, diesen Wunsch. To see these books get in people's hands. Ich habe einfach diesen tiefen Wunsch, dass diese Bücher einfach in die Hände von Menschen kommen. Whether they ever get a dime or a shilling for it. Ob sie da jemals also irgendwie vielleicht einen Schilling für kriegen oder einen Euro. If you found your passion, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, nothing can stop you. Deine Passion, dann kann niemand dich stoppen. But it has a second characteristic. Aber es gibt noch ein zweites Merkmal. It's effective. Es wird dann wirksam. It's a blessing. Ein Segen. And that will indicate to me whether I'm doing this for myself or for others. Und das ist für mich ein Indikator, ob ich das für mich selbst oder eher für andere tue. Some people want to sing. Es gibt Leute, die wollen singen. But it's not a blessing. Aber es ist kein Segen. It's not. Irgendwie nicht. Everyone's like, oh my goodness, oh, that hurts. War nicht gut. If you have a passion to sing and it's not a blessing to anyone, wenn du eine Leidenschaft zum Singen hast, ist es aber kein Segen für bless God die anderen. And sing in the shower. Dann segne Gott, indem du in der Dusche singst. Sing in the woods. Oder vielleicht im Wald. When I sing to Cody, I sing out of tune on purpose. Und wenn ich mit dem Cody da singe, da singe ich absichtlich nicht richtig im Ton. He just loves it. I just bend notes and he's like, ich tue die Noten da ein bisschen verbiegen und er liebt es und er heult dann zurück. So sing to the dogs or something. Sing to the animals. Sing einfach zu den Hunden oder den Tieren. When I have my the purpose that the passion that God has placed in my heart. Wenn es geschieht, dass die Leidenschaft, die Gott in mein Herz gelegt hat. Psalm 37, Vers 4. It said that God says, I will give you the desires of your heart. Da heißt es, ich werde dir die Verlangen deines Herzens geben. You can see that two ways. Man kann das auf zweierlei Weise betrachten. I will fulfill your desires. Ich werde deine Wünsche erfüllen. Or I will actually give you the desires. Oder wir können es auch so übersetzen, ich werde dir diese Wünsche in dich hineinlegen. I will put them in you. Ich werde sie da in dich hineinlegen. Now God is the most passionate person we could imagine. Gott ist die leidenschaftlichste Person, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. If you created a universe, how big would it be? Wenn du ein Universum schaffen würdest, wie groß wäre das? When God has the idea of a universe. Wenn Gott da die Idee bekommt, ein Universum. I would have probably made 1,000 galaxies or 10,000 or something. Naja, vielleicht hätte ich, wenn ich wäre, hätte vielleicht so 1,000 oder 10,000 Galaxien gemacht. The strongest telescopes. Bedenk mal, das stärkste Teleskop. See like millions of galaxies, galaxies. Das ist Millionen und aber Millionen von Galaxien. God said, "Let's make a universe." Gott sagt, ja, wir machen ein Universum. Wow. Wahnsinn. God had a plan. When God does something. Gott hat einen Plan und wenn er etwas macht. How is the burden going that was nailed to the cross last week? Wie geht's dir mit den Lasten, die da ans Kreuz genagelt wurden? I was having my quiet time. Ich hatte meine stille Zeit. And the burden came like a bird. Da kam diese Last so wie so ein Vögelchen so. Like a bat, you know. And I said, get out. Wie eine kleine, wie sagt man, Fledermaus. I said, get out of here. You were nailed to the cross last Sunday. Get out of here. Weg hier. Ich habe dich ans Kreuz genagelt. Da kannst du hängen. And it was gone. Weg war's. Never came back. Just kam nie wieder zurück. Gone. Weg. Because God, denn Gott, passionately cares for us. Passionately. Er sorgt sich um uns mit einer Leidenschaft. For God so loved the world. Gott hat so sehr die Welt geliebt. He so passionately loved the world. Hat mit einer solchen Leidenschaft die Welt geliebt. That he sent his son. Dass seinen einzigen Sohn gesandt hat. Everything God does is with passion. Alles was Gott tut, ist mit Leidenschaft. If I'm going to find his passion in my heart. Wenn ich seine Leidenschaft in meinem Herzen entdecke. I got to live out of the box. Und dann trete ich heraus aus dieser Schachtel. We'll talk about that in a minute. Und in einem Moment werden wir genau darüber sprechen. I want to read something from 1 John chapter 4. Im 1. Johannes Kapitel 4 möchte ich etwas lesen. Starting with verse Passwort. 16. It's not up there. Okay. Okay. Just translate this. Ja. This is verse 16 in the New Living Translation. In der neuen lebendigen Übersetzung, Vers 16. You can just listen. Ja, wir hören einfach Watch. Zu. We know how much God loves us. Wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. Do we? Wissen wir das? Do we know how much he loves us? Wissen wir wirklich, wie sehr er uns liebt? Would we be exaggerating if we said he loves us passionately? Würden wir da übertreiben, wenn wir einfach sagen würden, er liebt uns leidenschaftlich? It says in Ephesians 2:7. Es heißt in Epheser Kapitel 2 Vers 7. That in the ages to come. Dass in den zukünftigen Zeitaltern. That's 10 million, 20 million, 30 zillion years to come. In 10 Millionen, 20 Millionen, in Zilliarden von Jahren. God is going to show us the riches of his kindness. Wird er uns den Reichtum seiner Güte zeigen. It's going to take him ages and ages to show us how much he loves us. Es wird einfach ganze Ewigkeiten brauchen, uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. And if we look at the cross, we begin to get an idea. Und wenn wir ans Kreuz schauen, dann bekommen wir eine gewisse Vorstellung that davon. He loves us so much that he would send Jesus to die for us. Dass er uns so sehr liebt, dass er Jesus gesandt hat, auf dass er für uns and stirbt. All the fruit of that is going to be revealed to us in eternity. Und die ganze Frucht davon wird uns in der Ewigkeit offenbar werden. Watch, it says in verse 17. Vers 17, 1. Johannes Kapitel 4. It says at the end of 16, God is love. Gott ist Liebe. And all who live in love live in God. Und alle, die in der Liebe leben, leben in Gott. God lives in them. Und Gott lebt in ihnen. And we live in God. Und wir leben in Gott. And our love grows more. Perfect. Und unsere Liebe wächst zu einer immer größeren Vollkommenheit. Could that have anything to do with becoming more passionate? Kann das irgendwie damit etwas zu tun haben, dass wir leidenschaftlicher werden? If my love grows more and more for the people in Liberia, wenn meine Liebe immer stärker wächst für die Menschen in Liberia, will my passion stay the same? Wird meine Leidenschaft die gleiche bleiben? Impossible. unmöglich. So we will watch this. We will not be afraid on the day of judgment. So werden wir keine Angst haben vor dem Tag des Gerichts. Because we can face him with confidence. Denn wir können ihm mit Zuversicht gegenübertreten. Watch this now. Because we live like him. Weil wir ja wie er leben. We live like him. Wir leben wie er. In this world. In dieser Welt. And how did he live? Und wie hat er gelebt? Out of the box. Einfach außerhalb der Box. In full passion. In einer vollen Leidenschaft. Knowing his purpose. Er kannte seinen Zweck. His purpose was to come and redeem us from sin. Sein Zweck war zu kommen, um uns von der Sünde zu erlösen. And the price to pay would be to be nailed on a cross. Und der Preis, den er dafür bezahlen müsste, war, dass er ans Kreuz geschlagen werden müsste. And the Bible said, for the joy that was set before him. Und die Bibel sagt, um der Freude, die vor ihn gesetzt war. He let those nails be nailed through his feet. Ließ er zu, dass diese Nägel durch seine Füße getrieben wurden. And he let the nails be nailed in his hand. Und dass diese Nägel durch seine Hände getrieben wurden. Because when you find your passion, you find unspeakable joy. Denn wenn du deine Leidenschaft findest, dann findest du auch eine unaussprechliche Freude. We were his passion. Wir waren seine Leidenschaft. To save the world. Die Welt zu retten. He lived for this. Dafür hat er gelebt. This was his purpose. Das war sein Zweck. This is our God. Das ist unser Gott. Look what it says in verse 18. Vers 18. Such love. Eine solche Liebe. This kind of love. Diese Art von Liebe. Has no fear. Hat keine Furcht. Because perfect love expels all fear. Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Okay. I want you to turn with me. Well, first, before we turn, I want you to think of Jesus in the Gospels. Ich möchte, dass ihr einmal denkt an Jesus in den Evangelien. When we say out of the box, wenn wir sagen außerhalb der Box, we mean whatever it takes. Dann meinen wir, was auch immer notwendig ist. We live in so many boxes. Wir leben in so vielen Schubladen, so vielen Schachteln. And those boxes hinder us. Und diese Schachteln, die hindern uns. They hinder us from living out what God has put in our heart. Sie hindern uns daran, einfach das auszuleben, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Oftentimes because we fear people. So oft passiert es, dass deswegen ist, dass wir einfach Menschen fürchten. Well, what will people say? Wir haben Angst vor ihnen. Was werden sie uns sagen? Why do you care? Was kümmert's? Did Jesus care? Hat sie Jesus gekümmert? You see, if unless I have a good relationship to God in his word, es sei denn, dass ich eine gute Beziehung zu Gott habe in seinem Wort, I'll never have the confidence to step out of the box. Werde ich nie die Zuversicht haben, da diesen Schritt herauszumachen aus dieser Kiste da. I went to Bible college as a Roman Catholic. Ich bin in die Bibelschule gegangen, aufs College, als römisch-katholischer. I was a very faithful Roman Catholic. Und ich war ein sehr treuer römischer Katholik. And I went to Bible College. Als ich aufs Bibelcollege ging. I was the only Roman Catholic in the class. Und ich war der Einzige, der römisch-katholisch war in der Klasse. I was still, in a sense, Roman Catholic. Und in einer gewissen Weise war ich immer noch römisch-katholisch damals. And then I got this fear over me. Und dann traf mich aber diese Furcht und Angst. Is God going to punish me for being in a Protestant college? Bible college? Gott mich jetzt bestrafen, weil ich in einem protestantischen Bibelcollege bin? I was sitting in the class. Da saß ich jetzt nun in dieser Klasse. And my Roman Catholic background sprung up. Und der römisch-katholische Hintergrund, der sprang mir entgegen. And I had this fear. Und ich hatte diese Angst. That God was going to be angry at me. Dass Gott da zornig auf mich sein könnte für das, was ich da tate. So I made this quick prayer. Und so betete ich schnell. Lord, Herr, if it's in your word, wenn es irgendwo sich in deinem Wort finden lässt, then I'm safe. Dann bin ich sicher. If you say it, wenn du es sagst, then I can believe it. Dann kann ich es auch glauben. And then I was free. Und so war ich frei. And then nothing mattered. Und dann spielt es keine Rolle mehr. What my background was. Egal, was mein Hintergrund war. All that mattered was what he said. Alles, was nur zählte, war, was er sagte. Because if the Son sets you free, you are free indeed. Denn wenn der Sohn dich frei gemacht hat, dann bist du frei in That's der Tat. John 8:36. Johannes Kapitel 8, Vers 36. And verse 31. Vers 31 darin, says, if you continue in my word. Wenn ihr fortfahrt in meinem Wort, you are my disciples, dann seid ihr meine Jünger. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch freisetzen. Amazing. The truth will set you free. Die Wahrheit wird euch freisetzen. There's so many possible boxes that we can live in. Da sind so viele verschiedene Kisten, in denen wir leben können. I want to be out of the box. Aber ich möchte außerhalb dieser Box sein. When people come to our church, wenn Menschen hineinkommen in unsere Gemeinde, sometimes Christians come. Excuse me. Christians. Christen zum Beispiel. And they look at us strange. Und die schauen uns ein bisschen komisch an. Because someone's lifting their hands. Weil vielleicht jemand die Hand hebt. I remember someone, you know, we used to, back when I was in another church. Also damals, als ich in einer anderen Gemeinde war. And everyone lifted their hands straight out like this. Und alle erhoben ihre Hände so ein bisschen so. And I didn't like it because it doesn't look good in Austria. Ich mag das nicht, weil das in Österreich nicht so gut ausschaut. So I got into the habit of turning my hand. Also habe ich mir das angewöhnt, meine Hand ein bisschen zu drehen. So it didn't look strange. Dass es da eben nicht seltsam ausschaut. So I went to a conference in America. Ich war auf einer Konferenz in Amerika. And I had my hand turned. Und ich hatte meine Hand so ein bisschen nach innen gedreht. And someone came up to me and talked to me. Und jemand kam zu mir und dann sagte mir, why do you have your hand turned? Und warum ist deine Hand nach innen gedreht? Isn't that weird? Isn't that so weird? So weird. Echt seltsam. It's so weird. Can I say something? I'm getting ahead of myself. Also kann ich da etwas sagen? Jetzt gehe ich mir ein bisschen voraus. Jesus is not weird. Jesus ist nicht seltsam. People loved to be around him. Menschen haben es geliebt, einfach bei ihm zu sein. The only people that hated to be around him, die einzigen Menschen, die es gehasst haben, um ihn herum zu sein, were the people who had a box to protect. Das waren Menschen, die irgendwo ihr Kistchen da beschützen mussten. Jesus was not weird. Jesus war nicht seltsam. But why are Christians so weird? Warum sind Christen so seltsam? So weird. So seltsam. Watch this. The devil takes everything. Der Teufel, er nimmt einfach alles. That has some kind of dynamic in the Christian church. Er nimmt immer alles, was irgendwie eine Dynamik in der christlichen Gemeinde hat. And he makes it into an effective system. Er macht daraus für sich ein effektives System. He takes music. Er nimmt Musik. And he's just running the world with this music. Und er spielt dann herum in der Welt mit dieser Musik. So the church says, oh, we can't use music. Mm-hmm. Only a little bit. Wir können Musik jetzt nicht mehr verwenden. Nur noch ein bisschen. If it's boring, it's sacred. Wenn es langweilig ist, dann wird es heilig bleiben. But if we use dynamic music, it will be the world. Wenn es aber so dynamisch ist, dann wird es nur die Welt sein. So, if we hear about grace, wenn wir über Gnade hören, that's lawlessness. Gesetzlosigkeit. We talk about obedience. Gehorsam. That's legalism. Gesetzlichkeit. We talk about the gifts. Wir sprechen über die Gaben. That's charismania. Charismania. We talk about celebrating. Wir sprechen über das Feiern. That's worldly parties. Weltliche Partys. Why are you so weird? Wir sind so seltsam. You're so weird. Something's happened to you. Why are we giving everything up? Warum geben wir da alles einfach ab? And then the church is like this chicken bone that's all skinned, you know? Dann ist die Gemeinde so wie so ein kleines Knöchchen von einem Huhn. We've given up colors. Wir haben unsere Farben einfach abgegeben. You meet Christians. Es gibt Christen. They're all in gray. Alle ganz grau. You look at them and you think, du schaust sie an, denkst dir, do I want to hang around that person? Möchte ich da mit der Person irgendwie zusammen sein? No. Jesus was wearing this robe. Jesus trug diese Robe. It was so cool. Die war so super. That the soldiers didn't want to tear it. dass die Soldaten es nicht zerreißen wollten. They said, no way, we don't, this thing is cool. Na, das werden wir nicht zerschneiden. Schauen wir, wie das aussieht. Let's gamble for it. Da werden wir drum spielen. And then they threw their dice for it. Und dann haben sie einfach gewürfelt. Jesus was the kind of person people wanted to be around. Jesus war die Art von Person, wo Leute einfach gerne mit ihm zusammen sein wollten. The only people who hated him were the religious people who had a box to protect. Die einzigen Personen, die einfach nicht bei ihm sein wollten, waren religiöse Leute, die einfach ihre Schachtel hatten, die sie da beschützen mussten. I don't want to be like that. So möchte ich nicht sein. If you invite a guest to our church, wenn du vielleicht einen Gast einlädst in die Gemeinde, and then he just looks at something and says, wow. Und er schaut vielleicht etwas an und sagt, so wow. You just turn to him and say, we're out of the box, man. Wir sind nicht in der Kiste, weißt du? Yeah, we're out of the box. Wir sind nicht in der Kiste. That's what you do. He's like, wow, what's all this, man? I've never been in a church like this. Was ist das hier? In so einer Kirche war ich noch nie. Electric guitar? E-Gitarre? We're out of the box, man. Wir sind nicht in der Kiste. But you have to be in the Word. Aber wir müssen auch im Wort sein. You got to be in the Word. Wir müssen im Wort sein. Jesus was he was plucking corn on the Sabbath. Jesus pflückte da Ehren am Sabbat. On purpose. Absichtlich. In front of the Pharisees. Vor den Pharisäern. You can't do that. Das geht aber nicht hier. That's forbidden. Verboten, verboten. Really? Wirklich? It's forbidden. Verboten, ja. Have you ever read David? Habt ihr jemals David gelesen? He would go right to the scripture. Er ging direkt in die Schrift hinein. And he would show that he was free. Er zeigt ihnen, dass er frei war. From their religious constructs. Von ihren religiösen Konstrukten. But we'll never be free unless we know the word. Wir werden nie frei sein, es sei denn, dass wir das Wort Because kennen. We make these boxes of what we think God wants. Weil wir diese Schachteln machen von dem, was wir denken, diese Schubladen, was wir denken, was Gott meint. They find this girl in adultery. Es gibt da diese Frau im Ehebruch. But where was the guy? Wo war der Mann? They just bring the girl. Sie bringen nur die Frau. Moses says to stone her. Hat Mose nicht gesagt, sie zu steinigen? What do you say? Was sagst du? But that's not what Moses meant. Das war nicht, was Moses gemeint hat. Our highest value as a church, do you know what it is? Unser höchster Wert als Gemeinde. Wisst ihr, was es ist? The highest value is the welfare of people. Ist einfach das Wohlergehen von uns Menschen. For God so loved the world that he gave. Denn schaut einmal, Gott hat ja so sehr die Welt geliebt, dass er gab. The law was given to protect people. Das Gesetz wurde gegeben, um Menschen zu beschützen. Thou shalt not commit adultery was to protect people. Du sollst nicht Ehebruch betreiben. Das war zum Schutz der Leute. Not to use so you could kill people. Aber es war nicht dazu zu verwenden, dass du vielleicht andere Leute umbringen könntest. So the Lord said, if you have no sin, cast the first stone. Sagte Herr, wenn du keine Sünde hast, dann werfe du den ersten Stein. And everybody dropped their stones and left. Und alle ließen ihren Stein fallen und waren sie weg. Our passion. Unsere Leidenschaft. Our passion has to be along the lines of his passion. Unsere Leidenschaften müssen sich da anordnen entlang seiner Leidenschaften. If our highest value is not people. Wenn unser höchster Wert nicht diese Menschen sind. And I'm not my in serving God. Wenn wir Gott dienen. I'm not called to serve the flesh of people. Bin ich nicht dazu berufen, dem Fleisch von Menschen zu dienen. I'm not living selflessly only to fulfill your selfishness. Ich lebe nicht selbstlos, nur damit ich deine Selbstsucht erfüllen kann. Jesus had many conflicts. Jesus hatte viele Konflikte. And we will have conflicts with people. Und auch wir werden Konflikte mit Menschen people's haben. People's expectations. Erwartungen, die Leute an uns stellen. I'm not going to live up to people's expectations. Ich lebe nicht nach den Erwartungen anderer Leute. It's impossible. Das ist unmöglich. I went out to lunch with somebody who was highly offended by me. Also ich bin mit jemandem zum Essen gewesen und er war sehr, sehr beleidigt. Because this person thought I didn't have time for them. Weil die Person dachte, dass ich keine Zeit für sie hätte. Highly offended. So die Person war sehr beleidigt. I went out to lunch and in tears. Und so habe ich mich mit ihm zusammengesetzt zum Essen. Weeping with tears. Mit Tränen in den Augen. I began to explain to them all that I have to do. habe ich versucht, ihnen alles zu erklären, was ich da jeden Tag tue. In a week's time. In einer Woche. Do you know that the average pastor is called into 16 crises a month? Wisst ihr, dass ein durchschnittlicher Pastor etwa 16, also echte Krisen da miterleben muss? In a month. In einem Monat. That means he has a crisis every other day he's called into. Und das heißt, dass jeden zweiten Tag irgendwo in eine Krise hineingerufen wird. And then at wird. The end of the month he has one every day for 3 days. Und am Ende des Monats hat für jeden Tag noch für 3 Tage jeden Tag eine Krise. So it was we were weeping together. The person was saying, "Thank you. It's so thank you for explaining this." Und so weinten wir dann gemeinsam. Die Person sagt nur, "Entschuldigung." Danke, dass du das erklärt hast. Let's continue this next week. Machen wir das weiter nächste Woche. I thought you missed the whole thing. Ich glaube, dass du was nicht verstanden. I don't have time. Ich habe diese Zeit nicht. For just you. Nur für dich. People get offended. Und so werden Leute beleidigt. This is a real common one. Und das ist eine sehr gewöhnliche Geschichte. You never called me. Du rufst mich nicht an. Why don't you call me? Wann rufst du mich an? You're the pastor. Na klar, du bist doch der Pastor. So what? You're the church member. So what? Du bist das Gemeindemitglied. Was so ist los? What? Was? It's so weird. Das ist so seltsam. People are so weird. Die Leute sind so seltsam. It's so weird. I can't stand it. Oh Mann, so seltsam. Ich kann es gar nicht aushalten. Someone I was with, I was taking some young, my wife and I were driving some young kids home the other night. Am anderen Tag sind wir nach Hause gefahren, haben jemanden mitgenommen von den jungen Leuten. And they said, Pastor Ralph, it must be so great being a pastor. Oh, Pastor Ralph, das muss einfach echt super sein, Pastor zu sein. What is it like? Wie ist das? I said, it's great. Es ist super. But it's got its downside. Und da gibt es aber auch manchmal eine andere Seite. The expectations of people. Die Erwartungen, die Leute an mich stellen. You'd have to be 25 people in one person to fulfill all expectations. Du müsst da 25 auf einmal sein, um all diese Erwartungen zu erfüllen. God's purpose for me is not to serve the expectations of people. Gottes Zweck für mich ist nicht, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. It's to walk with him. Sondern vielmehr mit ihm zu wandeln. With a team. Mit einem Team. In an organized way. In einer organisierten Weise. So that we can serve the all the best way we can. Auf dass wir allen dienen können, so wie es am besten geht. I want you to, if you want to get out of the box, wenn ihr da aus eurer Kiste heraus wollt, spend time in the Gospels. Dann verbringt einfach Zeit in den Evangelien. Matthew, Mark, Luke and John. Get to know the Gospels. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Geht da hinein in die Evangelien. In the Gospel of Matthew, in dem Matthäus-Evangelium, Jesus is the righteous king. Ist Jesus der gerechte König? He's the righteous king. Der gerechte König. And this goes right against our box of being self-righteous. Und das richtet sich direkt gegen unsere Kiste der Selbstgerechtigkeit. Self-righteousness is such a box. Selbstgerechtigkeit ist so eine Kiste. I wrote this in my journal. Ich habe das hineingeschrieben in meinen Journal. Last couple days ago. Also vor ein paar Tagen. And I'm actually today this morning I was on day 395. Also früh war ich am 395. Tag meines Journals. I wrote this a couple days ago. Vor ein paar Tagen habe ich Folgendes geschrieben. While I was having a prayer time. Und das war während einer Gebetszeit, die ich hatte. Okay. I wrote, Dear Father, lieber Vater, my time is so short this week. Meine Zeit ist so knapp diese Woche. I pray for strength and wisdom. Ich bete um Kraft und Weisheit. I pray tonight that tonight is fantastic. Ich bitte darum, dass heute Abend einfach fantastisch wird. That was the next generation meeting. Das Treffen für die nächste Generation. And then I went into what Satan does. Und dann habe ich so ein bisschen erwähnt, was Satan macht. Just to me. Und der Heilige Geist hat begonnen, zu mir zu sprechen. And then I wrote this list. Und dann habe ich eine ganze Liste aufgeschrieben. You answer me, is it the church or the world? Excuse me. The answer is one of two, the church or the world. Also die Antwort ist eins von beiden, entweder die Gemeinde oder die Welt. Who casts the first stone, the church or the world? Wer wirft den ersten Stein, die Gemeinde oder die Welt? The church. Die Gemeinde. Who thanks God for how good they are and how much better they are than people? Wer dankt Gott dafür, dass sie so gut sind und besser als andere Leute? The church or the world? The church. Die Welt oder die Kirche? Who has too little time to help the unfortunate? Wer hat zu wenig Zeit, einfach den vielleicht ein bisschen Armseligen zu helfen? Because they're doing so many good things. Weil sie so viele gute Dinge tun. The church. Die Gemeinde. Who is unbelieving toward miracles? Wer ist im Unglauben gegenüber Wundern? The church. Die Gemeinde. Who is proud because of how much they know? Wer ist stolz darüber, wie viel er oder sie wissen? Who shoots their wounded? Wer schießt auf die Verwundeten? Someone said, the only army in the world that shoots their wounded. Die einzige Armee in der ganzen Welt, die die Verwundeten, ihre Verwundeten beschießt, ist die Gemeinde. Who has the most divisions? Wer hat die meisten Spaltungen? The most self-will. Den größten Eigenwillen. Who's the most self-righteous? Wer ist am selbstgerechtesten? The most unentreatable. Am wenigsten irgendwie zu behandeln. And the most top-down. Oder am meisten von oben herab. It's so often the church. Es ist so oft und immer wieder die Gemeinde. It's just boxes and boxes and boxes that we live in. Eine Kiste, eine Box nach der anderen, in der wir leben. But Jesus never lived in a box. Jesus lebte nie in einer solchen Schachtel. In Matthew, he's a righteous king. In Matthäus ist er der gerechte König. And his purpose was to smash every box of self-righteousness. Und sein Zweck war es, jede Kiste der Selbstgerechtigkeit einfach zu zerschlagen. Read Matthew 5, 6 and 7. Lest Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. He confronted the box of religiosity, of self-righteousness. Da konfrontiert er diese Box der Religiosität, der Selbstgerechtigkeit. You think you're so good. Du denkst, du bist so gut. I tell you this. Ich sag euch dieses. Even if you have thought in your mind about being with another woman. Wenn du nur in deinem Gedanken gedacht hast, mit einer Frau zusammen zu sein. You have committed adultery. Hast bereits Ehebruch begangen. I tell you that even if you've called someone a fool, you have killed them. Ich sage euch, wenn ihr jemanden einen Narren genannt habt, dann habt ihr ihn umgebracht. He was ripping down the box of self-righteousness. Er hat diese Kisten der Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit einfach runtergerissen. Tearing it down. Niedergeschlagen und runtergerissen. People would rest in his mercy. Auf dass die Menschen einfach zur Ruhe kommen konnten in seiner Barmherzigkeit. So he was the King of Kings. Er war König der Könige. In Mark, he's the servant of all. In Markus ist er der Diener aller. In Luke, he's the friend of sinners. In Lukas ist er der Freund von Sündern. In the Gospel of John, he's his father's son. Und im Johannesevangelium ist er der Sohn des Vaters. King of Kings, König der Könige. Servant of all, der Diener aller. Friend of sinners, Freund der Sünder. His father's son, der Sohn des Vaters. Jesus was not weird. Jesus war nicht seltsam. He was cool. Er war super. If we were back in those times, you'd want to hang around with him. Wenn du in seiner Zeit gelebt hättest, dann hättest du gerne mit ihm Zeit verbracht. Let me close with one little verse. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Vers. This is from Mark chapter 2. Markus Kapitel 2. It's just a couple verses here. Ein paar Verse. Verse 13. Vers 13. Then Jesus went out to the lake shore again. Und wiederum ging Jesus da an den See. And taught the crowds that were coming to him. Und er lehrte das Volk, was zu ihm kam. As he walked along, he saw Levi, the son of Alphaeus. Und während er so entlang ging, sah er den Levi, den Sohn des Alphaeus. That's Matthew. Das ist der Matthäus. Sitting at a tax collector's booth. Und er saß da in so einer Steuereintreiber Hütte. Follow me and be my disciple. Und er sprach zu ihm und sagte: Folge mir nach, sei mein Jünger. So he got up and followed. Er stand auf. Und er ging. Now ask yourself, would you have gone where Jesus is about to go? Stell dir die Frage, wärst du jetzt mitgegangen, da wo Jesus hingeht? Later, Levi invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests. Später sie gingen zu Matthäus hin, um seine Gäste zu sein. Entschuldigung. Watch this, and this will close with this. Wenn jetzt abschließen. Along with many tax collectors. Und sie gingen gemeinsam mit vielen Steuereintreibern. And other disreputable sinners. Und vielen anderen Sündern mit einem schlechten Ruf. And then it says, there were many people like this. Und da waren viele solche Leute dort. Among his followers. Unter seinen Nachfolgern. Many people like that. Viele solche Art. Was Jesus living in a box? Lebte Jesus in einer Kiste? No, he didn't Nein. Care what people thought. Er hat sich gar nicht darum gekümmert, was die Menschen gedacht haben. He lived according to his father's word. Er lebte gemäß des Wortes seines Vaters. And he was free. Und so war er frei. He was free. Er war frei. What kind of church does God want us to be? Was für eine Art von Gemeinde sollen wir sein nach Gottes Willen? I want bikers to be coming to our church. Ich möchte, dass Motorradfahrer hier in die Gemeinde kommen. I want to see a line of Harley Davidsons outside. Draußen steht an die Motorräder die Harley Davidson. I want to see athletes and Athleten, people from everything in society coming. Aus jedem Bereich der Gesellschaft, dass Leute einfach zu uns kommen. And we are not threatened. Oh, das ist keine Bedrohung we für uns. Know the truth. Denn wir kennen doch die Wahrheit. We can sit down. Wir können uns einfach niedersetzen. But we are not weird. Aber wir sind nicht seltsam. We are not weird people. Wir sind keine seltsamen Leute. Let's not be weird. Lass uns nicht seltsam sein. Jesus was not weird. Jesus war nicht seltsam. He was cool. Er war cool. And cool means cool bedeutet the kind of person a normal person would like to be around. Einfach solche eine Amen. Person, wo eine normale Person gerne Gemeinschaft hat. People may not believe what we believe. Es mag sein, dass Leute vielleicht nicht das glauben, was they wir may glauben. Not come back, und vielleicht kommen sie auch nicht zurück. But if they're asked, have you ever been in that church? Aber wenn sie vielleicht gefragt werden, warst du mal in der Gemeinde dort? Yeah, I've been there. War ich, ja, ja. A lot of cool people in there. Coole Leute dort. Got people from the Borg Theater and Leute aus dem Burgtheater. Cool. Die sind super. I mean, I don't believe it, but cool people. Nein, ich glaube nicht, dass das aber cool sind die schauen. I think I'm gonna go back. I kind of miss them. Irgendwie. Ich glaube, ich muss mal wieder hin. Ich vermisse die. Yeah, that's the kind of church I want to be. So eine Gemeinde möchte ich gerne sein. Out of the box. Nicht in der Schachtel. And in the Bible. Außerhalb der Kiste raus und dann in der Bibel drin. And walking with God. Und wir wandeln mit Gott. Finding my passion. Und finden unsere Leidenschaft. Fulfilling his purpose. Und erfüllen seinen Zweck. Let's pray. Lass uns beten. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute früh jemand hier. And you have never received this passionate love that God has for you. Und du hast noch nie diese leidenschaftliche Liebe, die Gott für dich hat, empfangen. Would you like to pray this morning and receive it? Möchtest du heute früh einfach beten und es empfangen? Just a simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Something like this. Vielleicht so. God in heaven. Gott im Himmel. I'm sitting here today. Heute sitze ich hier. Are you there? Bist du da? Do you know me? Kennst du mich? I would like to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I've done a lot of wrong things in my life. Ich habe all diese verkehrten Dinge in meinem Leben getan. Forgive me. Bitte vergib mir. I've sinned against you. Ich habe gegen dich gesündigt. And others. Und gegen andere Menschen. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus. Durch Jesus. Father, time is flying by. Vater, die Zeit fliegt dahin. And we'll be with you for eternity. Aber dann werden wir beide sein in der Ewigkeit. Help us to be the church you've called us to be. Hilf uns, die Gemeinde zu sein, zu der du uns berufen hast. To step out of the box of self-righteousness. Dass wir heraustreten aus dieser Schachtel der Selbstgerechtigkeit. Self-centeredness. Dieses selbstzentriert sein. Religious isolation. Religiöse Isolation and the fear of man. Und die Menschenangst. We want to know you, Lord. Wir wollen dich kennen, Herr. We pray. Darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.